Ich habe ihn mal kennengelernt, ich weiß ganz genau, mich macht er nicht mehr blöde an. Schwör's dir. Nee, mich hat er gar nicht, gesehen. Nach dem Motto, ihr beide seid am Saufen und dann ist er wieder gegangen. Kannst du mal inoffiziell sagen, wenn sie gleich los, dann weiß aber nicht, was da auf ihn zukommt. Ich habe an jedem Morgen... Und da muss er fit sein, Wenigstens beim Abhauen. Nee, der macht jetzt doch die zweite. Also ich weiß es noch nicht.